Kundgabe 5844. Empfangen durch Bertha Dudde am 3.1.1954. Anerkennen oder ablehnen. Jesus Christus. Ihr Menschen könnet nur mich anerkennen oder mich ablehnen. Letzteres beweiset euren vollen Unglauben und wird sich für euch sehr schmerzlich auswirken. Denn mich ablehnen heißt, noch ganz in der Gewalt meines Gegners zu sein und mir offenen Widerstand zu leisten. Mich anerkennen aber heißt voll und ganz zu mir stehen und also auch in meine Ordnung von Ewigkeit eingetreten zu sein. Mich anerkennen heißt, an Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser der Welt zu glauben und in der Nachfolge Jesu zu leben. Mich anerkennen heißt, mich als die ewige Liebe anzustreben, was nur durch ein Leben in Liebe möglich ist, weil nur ein solches den Zusammenschluss mit mir herstellt. Und so wird es euch nun verständlich sein, dass ich nur ein Ja oder ein Nein kenne und dass man mich nicht mit Ausweichworten täuschen kann, die dann angewendet werden, wenn nur der Mund sich zu mir bekennt, das Herz aber unbeteiligt ist an dem, was der Mund ausspricht. Ihr kennet mich nicht an, wenn euer Lebenswandel nicht das ernste Streben zu mir verrät, wenn euer Lebenswandel die Liebe vermissen lässet, wenn ihr nicht mein Bild im Herzen traget, wenn der Glaube in euch noch nicht so lebendig geworden ist, dass nun eine emsige Arbeit einsetzt an eurer Seele, wenn ihr nicht inständig euch an Jesus Christus wendet mit der Bitte um Hilfe und Gnade, wenn ihr ohne Jesus Christus eure Wege gehet. Dann sind alle eure Worte, die einen Glauben beweisen sollen, nur leere Redensarten, die mich nicht täuschen über euren wahren Seelenzustand und die gleich sind einem Abweisen meiner selbst. Wer mich anerkennet, der lebt auch mit mir. Er verbindet sich immer und immer wieder mit mir in Gedanken. Er hält innige Zwiesprache mit mir. Er lässet mich als Vater zu sich sprechen, denn er fühlt sich als mein Kind. Und er gehört also zu den Meinen, die ich zurückgewonnen habe, für ewig. Er gehört zu den Erlösten, denn sein Wille, zu mir zu gelangen, konnte nur die Stärkung erfahren durch die Gnade des Erlösungswerkes. Versteht es, zu mir kann der Weg nur führen über Jesus Christus. Es erreicht mich niemand und es strebt mich auch niemand an, der nicht die durch Jesus Christus erworbenen Gnaden angefordert hat, der sich also bewusst unter das Kreuz Christi stellt. Denn mich ernsthaft anstreben kann er erst, wenn er lebendig geworden ist durch die Gnaden des göttlichen Erlösers Jesus Christus, in dem ich für euch Menschen zum schaubaren Gott geworden bin. Doch fraget euch selbst, ob und wie weit ihr mich ernstlich anstrebet, und glaubet nicht, dass ihr zu den Meinen gezählt werden könnet, wenn ihr noch nicht durchdrungen seid von meinem Liebegeist, wenn ihr nur nach außen den Glauben an mich bekunden wollet, euer Lebenswandel aber jede Verbindung mit mir vermissen lässet. Worte allein tun es nicht, und auch die Zugehörigkeit zu christlichen Konfessionen macht euch nicht zu Anwärtern meines Reiches, wenn ihr den Weg zu Jesus Christus noch nicht gefunden habt, wenn ihr an ihn noch nicht den ernsten Ruf gerichtet habt, dass er sich eurer erbarme, die ihr ohne ihn und seine Erlösung noch in den Banden des Gegners liegt. Erkennen müsset ihr euch als schuldbeladen und ihm eure Schuld bekennen und um Erlösung bitten um seines Blutes willen, das er für euch vergossen hat. Dann gehöret ihr zu jenen, die ein lautes Ja sprechen, wenn der Lieberuf des Vaters ertönt. Ihr gehört zu jenen, die ihm entgegeneilen, die sich endgültig getrennt haben von meinem Gegner, die mich innig lieben und sich mir vermählen, die mein bleiben bis in alle Ewigkeit. Amen.